1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ganz offen und ganz frei für eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also wenn ihr gerne hier anrufen möchtet und euch mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live zu unterhalten? Der erste Anrufer heißt Oliver. Und der ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, hier Domian. Ja, Oliver. Um was geht's bei dir? Ja, vor ein paar Tagen war ja das Thema blind vor Hass oder blind vor Wut. Und da habe ich mich eigentlich schon so ein bisschen angesprochen gefühlt. Ja. Bin wütend auf meine Frau oder Ex-Frau. Okay. Ist eine lange Geschichte. Bin von einem Dreivierteljahr aus Köln weggezogen, nach Braunschweig gezogen, wo sie ursprünglich herkam, weil sie da unbedingt hin wollte. Die ganze Ehe war schon ziemlich am Kriseln, aber hauptsächlich auch der Kinder zuliebe habe ich dann halt den Schritt nach Braunschweig mitgewagt, alles aufgegeben in Köln und bin mit ihr hingegangen und hier. Wo du jetzt auch wohnst noch? Wo ich jetzt auch noch wohne und hier wurde das Ganze eigentlich auch nicht besser. Wir reden über eine wie lange Beziehung schon? 4 Jahre. Vier Jahre. Und wir haben zwei Kinder, beide 2,5 Jahre alt, sind Zwillinge. Ja. Und im letzten Dezember hat sie mir dann eröffnet, dass sie das Ganze ja doch keinen Sinn mehr hat und ich mir dann noch besser eine eigene Wohnung suchen soll. Nachdem sie dich nach Braunschweig gezogen hat. Richtig. Ja. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass kurz nachdem der Ausflug dann vollzogen war, sie im vergangenen März Selbstmord begangen hat. Sie hat Selbstmord begangen. Hat Selbstmord begangen. Das heißt, nachdem ich mich mit dieser ganzen... Oh, das haut mich jetzt aber um. Ich dachte, das wäre eine Eheproblematik und das ist ja jetzt eine ganz andere Ebene. Sie hat im März Selbstmord begangen und die Kinder, die sind jetzt bei dir? Die Kinder sind jetzt bei mir, beziehungsweise ich bin jetzt wieder zurück in der ehemals gemeinsamen Wohnung. Ja. Und was mich wirklich so wütend dran gemacht hat, war, dass der bat mich an dem Tag auf die Kinder aufzupassen und das habe ich auch gemacht. Und es war klar, dass die Kinder aber dann trotzdem noch hier in der ehemals gemeinsamen Wohnung schlafen, weil meine Wohnung war noch Baustelle. Ja. Und sie war in ihrem Zimmer und wollte ihre Ruhe haben den ganzen Tag. Ja. Und abends habe mit den Kindern zusammen Abendbrot gegessen und danach bin ich dann halt eigentlich nur in ihr Zimmer, um sie zu fragen, ob sie den Kindern selber gute Nacht sagen möchte oder nicht. Und habe sie dann da halt bewusstlos aufgefunden. Ach so, sie war in der Wohnung? Sie war in derselben Wohnung. Die Kinder hätten rein theoretisch eigentlich auch jederzeit da reinmarschieren können. Und das ist auch der Punkt, wo ich... Aber habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich nicht. Sie war doch dann zwei Stunden vorher auch in der Wohnung. Hast du sie da nicht bemerkt? Was hat sie denn da gemacht? Nee, sie war in ihrem Zimmer, wollte ihre Ruhe haben, hat Fernsehen geguckt, geraucht. Ach so, sie wollte ihre Ruhe haben und du solltest dich um die Kinder kümmern. Ich hatte so verstanden, dass sie irgendwie ausgegangen ist, damit du dich um die Kinder kümmerst. Nein, sie war in der Wohnung. Sie war in der Wohnung, wollte ihre Ruhe haben und also sie war auch wegen Depressionen in Behandlung. Mhm. Ist eine halbe Woche, bevor sie das gemacht hat, von einer Kur wiedergekommen. Ja. So, jetzt findest du sie da bewusstlos. Was dann? Was hast du dann gemacht? Im ersten Moment habe ich gedacht, sie schläft, habe versucht, sie zu wecken, dann hat sie angefangen zu krampfen, also einen Krampfanfall gekriegt. Und habe dann halt sofort Rettungsdienst alarmiert. Also dir war klar, da ist jetzt was Schlimmes. Ja. Und erst beim Warten dann halt die Ersthelfermaßnahmen, die machbar sind, halt ergriffen. Und sie ist ja ins Krankenhaus gekommen. Bewusstlos, intubiert, beatmet. Ja. Und 1,5 Tage später ist sie dann auf Intensivstation an Herzversagen gestorben, die aber halt. Mein Gott. Ist sie nochmal zu sich gekommen? Nee. Hat sie Tabletten genommen? Hat Tabletten genommen, an die 250 Stück. Boah. Das waren größtenteils Psychopharmaka und dann noch ein paar Schlaftabletten dazu. Wie alt ist deine Frau geworden? 28 Jahre. Ja. Hat sie dir einen Brief hinterlassen, eine Nachricht? Ja, gar nichts. Nichts. Also selbst ihren Laptop, den ich mit Ach und Krach dann irgendwann noch geknackt gekriegt habe, das Passwort, selbst da war nichts drauf. Du weißt also überhaupt nicht, warum sie das gemacht hat? Im Endeffekt nicht. Wir hatten zwei Tage vorher nochmal einen Streit. Also es war die ganze Zeit, kurz davor haben wir uns eigentlich nur in den Haaren gelegen, weil andauernd neuer Grund für Streit. Also kann man sagen, dass die Ehe eigentlich kaputt war? Die Ehe war kaputt. Ich meine, sie hat mich auch rausgeschmissen. Ich habe ja immer gesagt, dass wenn sie mich rausschmeißt, das dann endgültig vorbei ist. Und das hat sie trotzdem gemacht. Sie hat während der Kur auch einmal noch versucht, mir die Kinder vorzuenthalten, wo ich dann auch richtig an die Decke gegangen bin. Ihr seid vom Dreivierteljahr umgezogen nach Braunschweig. Mhm. Also sie wollte das unbedingt. Da war die Ehe auch schon kaputt? Da war es schon so ein bisschen am Kriseln. Aber noch nicht so, dass man sagen würde, es lohnt sich nicht, da noch versuchen, wieder alles in Gang zu setzen. Ja. Dass man sagen würde, es gibt keine Chance mehr. Ja. Was glaubst du, was war der Grund, dass diese Beziehung, die Ehe kaputt gegangen ist? Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, da waren zu viele Kleinigkeiten. Mhm. Also, wir haben so ein bisschen aneinander vorbeigelebt. Auf jeden Fall, jetzt sagst du bist extrem wütend auf deine Frau. Ja, dass sie sich da so aus der Affäre gezogen hat. Wie gesagt, dass sie auch in Kauf genommen hat, dass im Ende das Kinder, sie hätten sie genauso gut auffinden können. Ja. Und sie liegt da krampfend, erbrechend. Ich bin da wirklich fassungslos, wenn ich das höre. Also gut, sie hat psychische Probleme, das hast du gesagt. Ja, ja. Sie war in psychiatrischer Behandlung. Sie hat sich bemüht, hier einen Platz bei einem Psychotherapeuten zu kriegen, stand aber nur auf der Warteliste. Und von wem hat sie die Antidepressiva bekommen? Von einer Psychologin, die das Ganze erstmal so betreut hat und zeitgleich hat sie sich das auch noch von ihrem Hausarzt aufschreiben lassen und noch von einem weiteren Hausarzt, den sie konsultiert hat. Okay, da war auf jeden Fall irgendwie medizinisches und psychologisches Personal, war da schon um sie herum. Richtig, ja. Nur halt keine fundierte, keine weitreichende Psychotherapie. Hatte sie denn vorher, so vor einem Jahr, vor zwei Jahren, hast du das bemerkt, auch schon große seelische Probleme? Es kam nach und nach erst so ein bisschen raus. Sie hat sehr, sehr gut geschafft, das zu kaschieren. Und aber dennoch. Was jetzt erst im Nachhinein rauskam, als ich mich mit anderen Freundinnen und Freunden von ihr unterhalten habe, zu denen ich nie großartig Kontakt hatte, dass sie wirklich jedem Menschen eine komplett andere Lebensgeschichte erzählt hat. Ach so. Also vielleicht eine schwere Persönlichkeitsstörung. Wer weiß das? Davon gehe ich mittlerweile aus. Ja. Also sie hat es ihren Kindern angetan, dass sie die Kinder alleine gelassen hat. Sie ist das Risiko eingegangen, dass die Kinder sie sogar sehen oder finden. Mhm. Sie hat sich einfach so aus der Affäre gemacht. Und den ganzen Streit in den Wochen davor auch immer wieder auf den Rücken der Kinder ausgetragen. Mit solchen Aktionen wie die Kinder, mir die Kinder vorzuenthalten, dass sie keinen Kontakt. Ich bin, wenn ich das höre, muss ich ja sagen, Oliver, immer ganz viel gespalten. Auf der einen Seite aktiviert das auch meine Wut, wenn ich das höre. Und kann das völlig verstehen, was du sagst. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch die Kinder alleine lässt. Das hat ja noch einen großen zusätzlichen Stellenwert. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ich sage es dann so, denke das entschuldigend für die Person. Vielleicht war diese Person so psychisch krank, dass die gar nicht mehr Herr ihrer selbst war. Und man ihr eigentlich gar keinen Vorwurf machen kann, weil sie einfach ein ganz armer Mensch war. Ja. Ich weiß es nicht. Auch einfach wieder zu sagen, aber Wut ist eine sehr, sehr starke Emotion, die es auch schafft. Also ist die Wut nach wie vor stärker als die Trauer, dass das passiert ist? Ja. Ja. Und es war auch nicht leicht, das alles in die Hand zu nehmen, sich um die Bestattung zu kümmern und alles. Zumal ihm jetzt nichts anderes übrig blieb. Die Kinder haben noch keinen Kita-Platzanspruch und sie auf drei verschiedene Tagesmütter zu verteilen, wollte ich ihm nicht zumuten. Mhm. Dass ich jetzt erstmal meinen Job gekündigt habe, bis zum Sommer, wo die Kinder in der Kindertagesstätte dann kommen, erstmal Hartz-IV-Empfänger bin. Und du sagtest, die Kinder sind zwei, ne? Ja. Zwei Jahre. Das heißt, was hast du denen gesagt, dass die Mama nicht mehr da ist? Ich habe zuerst versucht abzuwarten, ob sie nachher fragen. Den ersten Tag haben sie nach ihr gefragt, da habe ich ihnen erstmal nur gesagt, sie ist im Krankenhaus und schläft, was zu dem Zeitpunkt ja auch noch so der Fall war. Und was richtig unheimlich war, dass sie seit dem Tag, als sie verstorben ist, erstmal wochenlang gar nicht mehr nach ihr gefragt haben. Mhm. Was ich wirklich unheimlich fand. Und in der Tat. Ich dann halt das Gespräch dann nochmal gesucht und kam es dann halt auch drauf. Dann habe ich den Kindern halt gesagt, dass sie tot ist und dass sie nicht wiederkommt. Mhm. Dieses Nicht-Wiederkommen, ja, also so ein bisschen verstehen sie es, können sicherlich noch nicht komplett umsetzen. Ja, tot verstehen sie wichtig, wahrscheinlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich nicht irgendwann zurückrudern muss und sagen muss, hier, ja, da habe ich euch nicht die Wahrheit erzählt, eigentlich so und so, sondern lieber die Wahrheit erzählen und sie verstehen es erst Stück für Stück. Sie waren auch nicht bei der Beerdigung dabei? Bei der Trauerfeier waren sie nicht dabei, bei der Urnenbeisetzung waren sie dabei. Ja. Aber dadurch, dass eine Urnenbeisetzung war... Ja, das verstehen so kleine Kinder nicht. Das vermute ich. Ich denke mal, so kann ich wenigstens wissen sie später, dass sie dabei waren. Was machst du? Genau. Was machst du jetzt mit deiner... Nun ist das im März passiert und du bist immer noch so wütend. Was machst du? Wie gehst du mit deiner Wut um? Ich versuche, sie hinten anzustellen, um einfach alles gerade zu biegen, alles am Laufen zu halten, die ganze Ämterrennerei. Klar, du hast ja wahnsinnig viel zu tun. Ja, das Erbe auszuschlagen vor allen Dingen, weil ansonsten ein hoher fünfstelliger Schuldenbetrag auf uns zukäme. Ach so, sie hat Schulden gemacht. Noch nicht abbezahlt, ein sehr, sehr hoher, noch nicht abbezahlter Kredit ist das allen voran. Wusstest du das vorher? Dass es den Kredit gibt, wusste ich, den hat sie mit in die Ehe gebracht. Ja. Aber hier flattern heute noch täglich Schreiben von irgendwelchen Anwälten und Inkassounternehmen rein, wo sie irgendwo irgendwas bestellt oder gekauft hat und nicht bezahlt hat. Das kommt auch noch teilweise dazu. Jetzt mittlerweile natürlich Sachen, die sie nicht bezahlt hat, weil sie nicht mehr dazu gekommen ist. Wie hoch ist dieser Schuldenberg, den sie angehäuft hat? Mit den Inkassounternehmen zusammen sind das rund 15.000 Euro. Ja, und das kannst du ausschlagen? Ich habe das Erbe schon ausgeschlagen und liege da jetzt im Streit mit dem Amtsgericht hier in Braunschweig, weil die mich das Erbe nicht für die Kinder ausschlagen lassen. Ach du lieber Himmel. Ja, da hast du weil wirklich was. Sie vermuten, dass der Nachlass nicht überschuldet ist. Ja. Oder die Bank darf mir, soweit ich keinen Erbschein habe, natürlich keine Kontoauskünfte geben. Mein Gott, also ich merke, das ist kompliziert. Und da bist du aber wirklich extrem eingespannt. Mhm. Zumal das die Bestattungskosten so nicht übernommen werden können, solange das Erbe nicht ausgeschlagen ist von den Kindern. Oliver, ich möchte dir anbieten ein Gespräch mit meiner Psychologin noch. Mhm. Damit, vielleicht hat sie ein paar Tipps oder mit Sicherheit hat sie ein paar Tipps, wie du auch so ein wenig deine Wut kanalisieren kannst. Das ist ja doch eine enorme Belastung. Der Schock, die Wut, die ganzen organisatorischen Sachen, die zu regeln sind. Da ist meine, du bist ja 26 Jahre alt, muss man nochmal sagen. Mhm. Da alterst du jetzt aber mit einem Schlag um 10 Jahre, glaube ich. Ja. Oliver, wünsche dir trotzdem für dich und deine Kinder alles, alles Gute, dass du es schaffst. Und du wirst es schaffen, bin ich sicher. Das ist deine Verantwortung. Du wirst es hinkriegen. Dennoch kann so ein bisschen Hilfe von außen nicht schaden. Das denke ich auch. Ja. Also, du legst bitte auf und wirst von Magdalena, das ist meine Mitarbeiterin im Hintergrund, zurückgerufen gleich. Mhm, okay. Von Herzen alles Gute, Oliver. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Und ich freue mich, begrüßen zu können die Stefanie, die ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Stefanie, was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ja, ein bisschen. Also, mein Freund hat mich nach 15 Jahren verlassen. Wann? Vor 8 Monaten. Vor 8 Monaten? Mhm. Warum? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ja, er sagt zu mir, er geht in die Sauna. Was er öfters gemacht hat, sonntags morgens. In eine normale Sauna? Ja, das war so sein Hobby, dass er so 2-3 Mal im Monat sonntags morgens in die Sauna. Ja. Und ist nie mehr gekommen. Wie, und ist danach nicht mehr nach Hause gekommen? Nein. Er hatte dir eine gemeinsame Wohnung? Ja, sicher. Wir leben seit 15 Jahren zusammen. Hat er sich denn seitdem irgendwann nochmal gemeldet bei dir? Nein. Nein? Nein. Bist du sicher, dass kein Verbrechen vorliegt? Ja, ich habe dann natürlich sofort auf der Arbeit angerufen, weil er hat morgens, wie er sich von mir verabschiedet, noch gesagt, schlaf noch ein bisschen. Wer ist um 7:30 ist er weg. Und hat dann gesagt, schlaf noch ein bisschen. Ich bin spätestens um 2 Uhr wieder da. Ich will ja Formel 1 schauen. Ja. Ja, und es kam halt nichts, ne? Hast du dich hier mit der Polizei nach ein paar Tagen in Verbindung gesetzt? Ich habe halt auf der Arbeit angerufen und die haben gesagt, er hat halt vor 14 Tagen schon gekündigt. Aha. Das heißt, er hat das eingeleitet? Ja. Aber nochmal meine Frage, hast du dich bei der Polizei gemeldet? Ja, und die waren dann auch natürlich hier und haben dann die Zahnbürste und die Haarbürste alles mitgenommen für DNS. Mhm. Und er hat sich dann halt ein paar Tage später bei meiner Schwester gemeldet. Er? Ja, bei meiner Schwester. Ja. Und halt gesagt, er wäre jetzt im Ausland. Ah. Und, Hat aber der Fall für die Polizei erledigt. Er ist freiwillig ins Ausland gegangen. Ja. Warum? Und er hat nichts mitgenommen. Also keine Kleider, nichts. Er hat seinen Job gekündigt? Ja. Er hat nichts mitgenommen von seinen privaten Sachen? Gar nichts? Gar nicht, keine nein. Kleidung, keine persönlichen Gegenstände. Man hat ja tausend Sachen irgendwie zu Hause. Gar nichts? Nichts, nein. Keine Unterhose, kein Anzug, gar nichts? Nein. Und wo ist er im Ausland? Auf den Philippinen. Hast du seitdem über andere nochmal was von ihm gehört? Nein. Nur dieses eine einzige Mal über deine Schwester? Ja. Warum hat er die Schwester eigentlich angerufen? Ja, meine Schwester, das war für ihn so wie auch seine Schwester. Wir hatten ein super Verhältnis. Und ja, gut, ein gutes Verhältnis. Dann wird die Schwester doch gesagt haben, um Gottes Willen, was machst du? Warum machst du das? Ja, meine Schwester hat gesagt, wir können doch darüber sprechen. Habt ihr irgendwelche Probleme? Nein, wir haben keine Probleme. Ich werde sie auch immer lieben und passe mir gut auf sie auf. Aber? Ich gehe. Aber warum? Keine Ahnung. Die Schwester hat warum gefragt und er hat geantwortet? Er kann so nicht mehr leben. Er kann so nicht mehr leben? Ja. Aha, also hat er schon was gesagt. Er kann so nicht mehr leben. Da wird die Schwester doch bestimmt gefragt haben, warum nicht? Ja, warum, weshalb? Naja, es hätte nichts mit mir zu tun, aber... Er war dann halt sehr kurz angebunden, hat gesagt, nein, er will so. Da hat meine Schwester noch gesagt, du müsstest doch wenigstens der Stefanie eine Erklärung abgeben. Nein, das könnte er nicht. Und hat dann auch das Gespräch beendet. Ist das krass? Ja. Ist das krass und schlimm für dich? Ja. Wie war es denn, bevor er zur Sauna ging, zwischen euch beiden? Prima, wir haben Samstagabend noch zusammen hier herumgealbert und getanzt und gelacht und nach 15 Jahren. Ja. Und das Verhältnis war nach deinem Empfinden normal bis sogar nett noch am Samstagabend. Ja. Ja. Habt ihr Sex noch gehabt? Ja. Auch gut so nach deinem Gespräch? Ja, alles. Und habt sonst auch so, was man so unter, also Sachen unternommen, die man so als Pärchen unternimmt? Gut, was halt eine Möglichkeit von meiner Krankheit halt war, ja schon. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe eine Muskelerkrankung. Bist du schwer erkrankt? Nein, das ist halt so ein Schübe. Das, also Treppensteigen und so, das fällt mir halt schwer, aber ich bin nicht behindert. Achso, also du kannst so am normalen Alltag teilnehmen und... vielleicht ja. Nicht ganz heftig tanzen gehen, das geht vielleicht nicht mehr, aber genau, alles ja. Andere schon. Und es ist halt ein sehr, sehr schwerer Schock. Was hat er denn beruflich gemacht? Der war beim Sicherheitsdepot, also Geldtransporter. Ach so. Ich finde das wirklich schockierend, wenn man... Du musst ja das Gefühl haben, ich habe mit einem Fremden zusammengelebt. Da muss es ja eine Persönlichkeit in ihm noch gegeben haben, von der du überhaupt nichts geahnt hast, die diese große Entscheidung allmählich vorbereitet hat. Ja, weil das kann ja nur, man kann ja nicht von heute auf morgen sagen, ich stand da jetzt aus. Nein, das muss ja vorbereitet sein. Ja, das läuft in seinem Kopf vielleicht schon Jahre, will ich mal sagen. Und ich bin halt, ich denke, ich bin ein sehr guter Menschenkenner. Das war ich ja immer gewesen und ich habe immer alles an den Augen angesehen, wenn es ihm gut ging oder schlecht, aber ich habe nichts gemerkt. Aber auch der beste Menschenkenner kann sich täuschen. Ich habe nichts gemerkt. Es gibt so perfekte Schauspieler im realen Leben, dass man es gar nicht glauben kann. Ja. Ich finde es auch so feige und so gemein dir gegenüber. Wie kann man denn einem Menschen, mit dem man 15 Jahre des Lebens verbracht hat, so etwas antun? Wenn er zumindest den Arsch in der Hose gehabt hätte und hätte einmal vorher noch mit dir gesprochen. Wenn er dir zumindest einen Brief hinterlassen hätte. Dann wäre es auch noch schlimm genug, aber dann hättest du zumindest irgendwas in der Hand und könntest was damit anfangen. Aber so stehst du ja völlig vor einem Riesenberg und weißt gar nicht, was los ist. Ich hätte ihn noch nie gehalten, wenn er gesagt hätte, es war immer unser Traum, irgendwann mal auszuwandern. Ne? Er wollte immer. Wie kommt er denn auf die Philippinen? Hast du da irgendwie eine Ahnung, wie er da drauf kommt? Philippinen, denk mal. Er war bei der Marine. Ja. Und er war damals 6 Monate war er halt auf der Philippine. Und wir sind halt, unsere ganze Fernreise war alles immer in Asien. Wie lange? Wir waren so Asien-Fans. Achso, ihr wart zusammen auch auf den Philippinen schon? Also auf der Philippine war ich jetzt persönlich noch nicht, aber rundherum, ob das Sri Lanka, Thailand, ja. Vietnam, Kambodscha, das waren wir überall zusammen in Urlaub. Ne? Wie lange liegt das zurück, dass er auf den Philippinen war? Das ist jetzt 25 Jahre. Ach so, so lange. Wie alt ist er denn eigentlich? 47. Ach so. Bei Philippinen hat man natürlich gleich jetzt klischeehaft die Assoziation Frau. Da hat er vielleicht eine Frau. Kriegt er billigen Sex oder sowas, denken wir. Nee. Das nicht? Nee. Ja, sagst, man weiß es ja nicht. Nee. Ja, du sagst du jetzt so. Aber ich glaube, du kannst überhaupt keine Aussagen mehr über den machen. Ich hätte halt erst gesagt Thailand, aber ja, gut. Philippine ist halt katholisch. Ja. Ist halt nicht so dieses rein asiatische, geht halt mehr in dieses, wie gesagt, katholische halt rein. Ne? Was wird der denn da machen? Wie lebt der da? Von was lebt der da? Gut, er ist gelernter Restaurantfachmann. Strandbar. Ich weiß es nicht. Wie lebst du denn jetzt mit, das ist 8 Monate her, wie lebst du denn mit diesem Schock? Es ist ein täglicher Kampf. Ich will dir mal sagen, vielleicht, ich meine, das ist jetzt ein krasser, heftiger Vergleich, aber wenn er gestorben wäre, könnte man vielleicht eher noch damit zurechtkommen, weil man wusste, das ist jetzt ein tragisches Unglück und so weiter. Aber das ist ja so. Genau. Dann kann man Abschluss finden. Dann könnte man sagen, es ist eine Trauerphase und. Genau. Genau, aber. Ja, weil hier. Es ist ja noch alles hier. Ja. Es ist alles hier, als wäre er nie weg gewesen. Ja. Es ist ja nicht nur der Verlust, sondern auch diese unfassbare Verletzung deiner Person. Schmeiß den ganzen Kram doch aus der Wohnung raus von dem Typ. Hast du das etwa alles noch da rumstehen? Ja. Raus damit, Mensch. Auf den Müll. Sofort in den Müll. Oder verkaufst, wenn du es noch verkaufen kannst. Ja, das hat jeder, aber es ist halt schwer, ne? Ja, aber mach dir doch mal klar, was der dir angetan hat. Klammer dich doch nicht an irgendwelchen komischen Gegenständen, an dessen Schuhen oder was da rumsteht von dem. Fang an jetzt, morgen Samstag, weg damit, alles in die Müllsäcke rein. Mach die Wohnung erinnerungslos von diesem Typ. Ertappst du dich dabei, dass, wenn das Telefon klingelt, dass du denkst, ah, vielleicht ist das doch? Also, wenn das Telefon klingelt, Telefon oder die Haustür, ich gehe jetzt mal. Herzrasen. Glaube ich. Aber er hat zu deiner Schwester gesagt, ich komme nicht wieder und ich kann nicht so leben. Ja, er wird sich irgendwann mal wieder melden. Er hat gesagt, ich kann so nicht mehr leben, ne? Hat er zu deiner Schwester. Hat er explizit auch gesagt, ich bleibe für immer weg? Nein, das hat er nicht. Ja, aber das ist für mich wäre das de facto jetzt so, wenn jemand sowas macht. Ja, das Problem ist halt, was heißt das Problem? Nicht das Problem, er hat halt, wie das festgestellt wird, mit meiner Krankheit unheimlich zu mir gehalten. Ne? Kann das sein, dass es mit deiner Krankheit zusammenhängt, dass er gegangen ist? Er hat immer gesagt, nein, weil ich habe immer gesagt, Mensch, such dir doch eine andere Frau. Und wenn ich meine Schübe hatte, hat er immer gesagt, wir werden zusammen alt und. Aber wir stochen im Nebel. Stefanie, wir wissen es nicht. Ich finde, ich sag's nochmal, ich finde die Verletzung und die Demütigung so groß. und dass du alles Recht der Welt hast, da radikalen Strich drunter zu setzen. Fang an, die Wohnung aufzuräumen. Ja, mein Arzt sagt auch, ich müsste in psychologische Behandlung. Ja, wenn es dir zu heftig ist, mach das auch, ja. Wenn du gerne einen Tipp von uns haben möchtest, was für eine Art von Betreuung ganz gut wäre, rufen wir dich gerne nochmal an. Ja, das wäre nett. Machen wir gerne, Stefanie. Okay. Tut mir sehr leid, was da vorgefallen ist bei dir. Hat jeder Mensch sein Schicksal, ne? Ja. Okay, trotzdem vielen Dank. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Guten Abend. Und weiter geht es mit Rainer, 52. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Rainer. Was ist dein Thema? Ja, es ist noch im Nachgang zu der Sendung vor ein paar Tagen, Leben ohne Sex. Ja? Ich bin aufgrund einer chronischen Erkrankung, also Grunderkrankung ist MS, ja, bin ich nicht mehr in der Lage, normalen, also Sex auszuüben. Ja. Und mir ist auch jede Lust daran vergangen, weil ich leider sehr viel Schmerzen in der Blasengegend habe und ich lebe mittlerweile mit einem Bauchdeckenkatheter, der mir mein Leben lang wohl erhalten bleiben wird. Also Bauchdeckenkatheter heißt, dass du einen künstlichen Blasenausgang richtig, hast? Richtig, ja, ja. Mhm. Mhm. Das ist die Folge einer MS-Erkrankung? Ja, weil die MS ist ja die Krankheit der tausend Gesichter. Und ja, ja, ja. In meinem Fall ist es leider auf die Blase geschlagen, habe also jahrelang mit riesigen Schmerzen gelebt, weil die Blase nicht mehr richtig gearbeitet hat. Und der einzige Weg, davon abzukommen, war halt, dass dieser Katheter gesetzt wurde. Und verstehe. Ja, und das beinhaltet oder beeinträchtigt halt die ganze Geschichte dermaßen, dass ich dann nach wie vor natürlich sehr viele Schmerzen habe, immer diesen Fremdkörper habe, immer einen Beutel tragen muss, nachts Nachtbeutel, tagsüber diesen Beinbeutel. Mhm. Und das ist auch nicht sehr förderlich. Ist das, ist das ein künstlicher Ausgang oder kommt aus dem Penis ein Katheter? Nein, das ist ein Bauchdecken. Was, ja, ich weiß nicht, was das ist. Sondern der SPK, ein suprapubischer Katheter durch die Bauchdecke. Ja, also das heißt, der Katheter wird innen von der Blase entlang nach außen gelegt. Der wird durch die Bauchdecke, wird die Blase angestochen also. Und da wird dann Katheter reingelegt. Ich verstehe. Alle 4 bis 5 Wochen gewechselt werden muss. Ich verstehe. Wie lange hast du das jetzt schon so schlimm? Das sind jetzt bestimmt schon, ich will nicht lügen, 4 oder 5 Jahre sind das schon, bestimmt schon bald. Bist du in einer Beziehung? Bitte? Bist du in einer Beziehung? Nein, schon lange nicht mehr. Ja. Ich bin vor 10 Jahren, 8 Jahren bin ich geschieden worden. Mhm. Das war meine zweite Ehe. Die ist also auch größtenteils an der Krankheit kaputt gegangen, weil ich da die hohe Zeit war, dass ich mit den Schmerzen gelebt habe. Und seit der Zeit ist mein Leben eigentlich nach und nach kaputt gegangen. Ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben. Was warst du? Bitte? Was warst du? Ich bin noch gelernter Buchdrucker gewesen. Habe natürlich nicht mehr als Deutscher gearbeitet, weil Buchdruck gibt es ja schon lange nicht mehr in der Form. Ja. Aber ich habe dann alle anderen Druckarten gemacht, Druckvorlagenherstellung, habe in der Werbeabteilung für einen großen Supermarkt gearbeitet und so weiter und so fort. Aber bist jetzt immer zu Hause und Frührentner, kann man das sagen? Ich bin angehender Frührentner. Angehender, ich habe noch einige Jahre noch einen anderen Job gemacht, ja, der mit meinem Beruf nichts zu tun hatte. Aber Hauptsache, ich hatte eine Beschäftigung. Ja. Das ist mittlerweile, weil die Krankheit ja auch nicht stehen bleibt, ist das also nicht mehr möglich. Hast du permanent Schmerzen unten in der Blasengegend? Ja, so gut wie immer. Heißt das, dass du im Kopf ein so mental schon Interesse an Sex noch hättest? Ja, das ist das, da sprichst du genau das Richtige an. Ich sag, mein Kopf passt nicht zu dem Restkörper mehr. Mhm. Sind die Schmerzen so stark, dass du dich auch nicht selbst befriedigen kannst? Öfters, ja. Öfters sind sie wirklich so stark, dass sie mich schon daran hindern, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Das heißt, du befriedigst dich gar nicht selbst? Nein. Gar nicht mehr. Alles nur noch ein schwacher Gedanke an die Vergangenheit. Also, würde es denn rein theoretisch noch funktionieren? Würde eine Erektion noch funktionieren? Aufgrund meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren, als es noch medizinisch versucht worden ist zu behandeln, gemacht habe, muss ich sagen, das wird wohl nichts mehr geben, nein. Warst du vorher oder früher ein sehr sexuell aktiver Mann? Ich will mal dieses Wort gebrauchen, normal, was normal. Immer normal ist. Mhm. Aber ich habe da nie irgendwie was nie Defizite empfunden. Also ich hatte ein ganz normales, ausgefülltes Sexualleben. Aber jetzt empfindest du schon ein Defizit, wenn du sagst, im Kopf findet es eigentlich noch statt, aber ich kann es real nicht mehr ausüben, nicht mal mit dir selbst. Nein, das Problem ist ja auch, ich hatte mich dann irgendwie versucht, damit zu arrangieren. Und dann habe ich aber während eines Klinikaufenthaltes, habe ich halt eine Frau kennengelernt. Mhm, und ja, wie das manchmal so passiert, da wird nicht groß nach gefragt, nach Ratio oder sonst was. Peng, ich war verliebt. Mhm. Und ja, dann fing das Problem an, wirklich ein Problem zu werden, weil ich kann ja nicht auf diese tolle Frau zugehen und sagen, hör mal, ich finde dich super, aber ich kann mit der leider sexuell gar nicht anfangen. Und wer nimmt schon jemanden, der im Alter von 52 Jahren schon am Rollator gehen muss und ein Katheter hat und Beinbeutel trägt? Und das ist alles nicht so. Wie ging das denn weiter? Du hast dich dann in diese Frau verliebt und wie ging das weiter? Ja, ist jetzt eine nette, sehr gute Bekanntschaft, Freundschaft daraus geworden. Achso, hatte die Frau sich denn in dich auch verliebt? Gehe ich mal nicht von aus. Wir waren unsympathisch, ja. Achso, das heißt, du hast ihr das nie offenbart, dass du verliebt bist. Ich habe ihr das gesagt, ja. Ich habe ihr das ganz klar gesagt. Und wie hat sie darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich bin in dich verliebt? Ja, wie soll sie das darauf, ja, die hat natürlich gesagt, die fände das sehr nett, weil sie findet mich auch sehr nett, war natürlich ansonsten sehr zurückhaltend, fand mich noch nett genug, um mich dann nicht vor den Kopf zu stoßen. Ja. Einerseits bin ich ja auch sehr froh darüber, dass ich diese gute Freundschaft gefunden habe. Mhm. Andererseits ist es mir, gut, sie hat natürlich ihr eigenes Leben, sie ist eine junge, gesunde Frau, sie wird wohl ihre ganzen Bekanntschaften und Freundschaften haben. Ja. Und wie alt ist sie denn? Sie ist 40. 40, ja. Mhm. Aber du glaubst nicht, dass sie sich nicht auf dich eingelassen hat, weil sie schon ahnte, oder ja, sie hat es ja auch gesehen, dass du nicht mehr so ganz der Fitte bist. Sie hat mich ja in der Klinik kennengelernt. Genau. Glaubst du, dass es daran vielleicht lag, oder dass einfach von ihrer Seite aus die Chemie auch nicht so stimmte für ein Verliebtsein? Ich glaube, die Chemie stimmt insofern, dass wir uns, ja, ist die kleine Schwester, die ich nie hatte, obwohl ich mir das ganz anders vorgestellt habe. Aber das heißt, wenn du jetzt mit ihr irgendwie in Kontakt bist, ist immer so ein Hauch Traurigkeit da, ne? Der ist immer da. Ja, das glaube ich. Wenn jemand verliebt ist und das dann in eine Freundschaft umwandelt, ist das immer schwer. Das ist sehr schwer. Andererseits sage ich mir, wenn das nicht wäre, gut, dann hätte ich diese Freundschaft auch nicht. Genau, so muss man es ja auch sehen. Und Freundschaften haben sich ja sowieso im Laufe der Jahre mit der Krankheit zerschlagen, mit der Trennung von meiner Frau erst recht. Wie ist es denn so, ich meine, wir haben gerade über so klare Sexualität gesprochen, aber hast du nicht auch eine Sehnsucht, ich sag mal, nach einer kleinen Zärtlichkeit mal? Ja, das ist die andere Seite der Geschichte. Indem ich das eine verloren habe, habe ich anscheinend auch jedes Recht auf Nähe, Vertrautheit, Zärtlichkeit verloren. Niemand streichelt dich. Zum Beispiel. Und gibt sich ein Küsschen, wenn man sich begrüßt oder wie auch immer. Aber dafür habe ich mittlerweile zu große Angst. Das ist die Angst vor der Zurückweisung. Dann nimmt man sich selbst zurück, um nicht zurückgewiesen zu werden. Ich will sie nicht vor Situationen stellen, wo sie dann nicht mehr anders kann oder will oder wie auch immer. Ich umgehe dieses Thema halt immer. Es ist nicht sehr befriedigend, aber gut, ich habe noch genug Ebenen, auf denen ich mich mit ihr treffen kann. Wenn man Sexualität noch im Kopf hat oder vielleicht sogar stark im Kopf hat, also aber nun überhaupt nicht mehr leben kann, so wie du es gerade geschildert hast, wie sublimierst du das? Wie gehst du damit um, dass du wie wirst du es los, die Sehnsucht nach Sexualität, wenn du es nicht befriedigen kannst körperlich? Tja, man schiebt es einfach beiseite. Ich kann dir das nicht erklären. Am Anfang stürzt man sich in die wildesten Abenteuer und guckt sich die bescheuerten Schmuddelsachen an im Internet und sonst wo. Aber irgendwann ist das natürlich hinfällig. Ist auch trostlos, wenn man sich dann so Schmuddelsachen anguckt, weil man man kann das eh nie selbst erleben dann so. Das ist dann schon sehr trostlos. Und dann lässt man es lieber ganz bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es am besten ist, dass man sich überhaupt gar nicht mit sexuellen Gedanken beschäftigt, um sich die Frustration zu ersparen. Ja, wenn du mir einen Knopf zeigen kannst, wo man das abstellen kann. Ja, gut, aber das ist leider nicht der Fall. Mhm. Das lässt sich nicht immer abstellen. Es gelingt mir mehr als früher. Mhm. Klar, ich werde ja auch älter. Ja. Der Alterungsprozess schreitet trotz allem fort. Ja. Aber es ist halt unheimlich schwer, damit umzugehen. Es ist unheimlich schwer, dich da in jemanden zu verlieben. Mhm. Dann diese Frau noch als eine gute Bekannte, Freundin, möchte ich fast schon sagen, platonisch natürlich nur, zu haben. Ich habe ja eben schon erwähnt, sie ist die kleine Schwester, die ich nie hatte. Wir haben schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Hast du war ja auch nicht ohne Grund in der Klinik. Das war so eine Psychiatrie, wo ich sie kennengelernt habe. Ich war da wegen Depression, wie wegen verschiedener Traumata. Und hast du denn sonst noch einige Freunde, dass du zumindest sozial so eingebunden bist? Ich habe leider hier in der Gegend, wo ich wohne, gar keine Freunde mehr. Mhm. Ich habe einen einzigen uralten, sehr guten Freund, den ich jetzt seit 36 Jahren schon kenne, aber der lebt leider nicht mehr in der Gegend. Wir sehen uns also höchstens 2, 3, 4 Mal im Jahr. Ach, das ist aber schade, dass der nicht da wohnt. Ja. Mhm. Also Rainer, das tut mir leid, wie sich das alles jetzt entwickelt hat. Ist schwer damit umzugehen. Das glaube ich, das ist wirklich wahr. Das kann ich wirklich, wird jeder ahnen können, dass das schwer ist, damit umzugehen. Mhm. Ja. Dennoch wünsche ich dir alles Gute. Und dass du diese Freundschaft, wenn es auch nur in Anführungszeichen eine Freundschaft ist, dass du sie genießt. Ja, nur, aber immerhin. Immerhin, genau. Ja. Lieber Rainer, alles Liebe wünsche ich dir. Jo, alles klar. Auf danke, Wiederhören. Jürgen. Tschüss. Mach weiter so mit der Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und um 1.36 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Gabi, 54. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gabi. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich habe Schuldgefühle. Warum? Und zwar, mein Mann ist vor 4 Wochen verstorben. Ja. Das ist eine längere Geschichte. Er ist Anfang März ins Krankenhaus gekommen, weil er hat nachts ganz starke Schmerzen gekriegt in einem Zeh. In einem Zeh? In einem Zeh, der am Absterben war. Ja. Da hat er geschrien wie am Spieß und da haben keine Medikamente mehr geholfen. Da haben wir ihn mitten in der Nacht in die Klinik gebracht. Wie kam das, dass der Zeh am Absterben war? Durch Blutungsstörung. Ah ja. Ja. Mhm. Und dann wollten sie dort erst noch bestimmte Untersuchungen machen, wie die Durchblutung ist im Bein und so. Das konnte man nicht, weil die Nierenwerte zu hoch waren und so. Auf jeden Fall ist es daraus hinausgelaufen. Nach gut einer Woche hat man ihm den Zeh abgenommen. Mhm. Und jetzt hat das aber nicht geheilt. Ja. Nach 14 Tagen, 3 Wochen, mein Mann ging es, ja, am Anfang relativ gut noch und nachher hat man gemerkt, dass es doch nicht so ist, dass er wieder Schmerzen hat. Mhm. Und dann haben die Ärzte zu ihm gesagt, dass man den Vorderfuß auch abmachen muss. Mhm. Und das wollte mein Mann nie. Mhm. Hat zu mir immer gesagt, Gabi, nimm mich mit nach Hause, ich lasse mich nicht mehr operieren. Ja. Gut, und dann war es nachher so weit, dass mich der Chefarzt zu sich gerufen hat. Und gesagt hat, also wenn er unbedingt will, sie können ihn mit nach Hause nehmen. Er kommt aber innerhalb von einer Woche wieder her. Mhm. Weil dann hat er wieder die Schmerzen. Ja. Und hält es nicht mehr aus. Ja, ja. Überreden Sie ihn, dass er sich operieren lässt. Gut, ich bin zu ihm. Und wann darf ich nach Hause und so und so. Sag ich, hör mal, so sieht's aus. Du musst noch mal operiert werden. Mhm. Ich will nicht. Und ich habe so lange auf ihn eingeredet, bis er gesagt hat, ja. Hätte denn diese Operation eine reale Chance gehabt, dass er wieder gesund oder zumindest, dass sich das wieder reguliert? So haben die das gesagt zu mir, aber eine Woche nach der Operation war er tot. Also und die letzten 4, 5 Tage habe ich mit ihm quasi gar nicht mehr reden können. Nach der Operation? Nach der Operation. Er ist so mit Schmerzen. Mittel auch vollgepumpt worden. Er hat ja nur noch geschrien, Tag und Nacht nur noch geschrien. Obwohl er gar nicht mehr richtig bei Bewusstsein war vor lauter Medikamenten. Den haben sie ins Einzelzimmer legen müssen, weil er dermaßen geschrien hat. Das war schon nicht mehr menschlich. Also du hast ihn quasi überredet, diese Operation? Ja, und eine Woche später war er tot. Hat er sich sehr gewehrt gegen die Operation bis zum Schluss? Also wo er dann... Ja, er wollte nicht mehr. Er hat gesagt, er will keine zweite Operation. Er will nicht ohne Fuß leben. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn du das nicht machen lässt, bist du innerhalb von 4 Wochen tot, weil das hat der Chefarzt zu mir gesagt. Mhm. Der Körper vergiftet sich dann so mit dem falschen Fleisch, dass er innerhalb von 4 Wochen sterben würde. Ja, ja. Und daraufhin hat er gesagt, gut, dann mache ich es für dich. Und hat sich gleich am nächsten Tag operieren lassen. Gleich alles unterschrieben und hat sich dann operieren lassen. Ist er denn nach der Operation nochmal wach geworden? Er ist wach geworden, aber er hat nicht mehr richtig alles mitgekriegt. Er hat ja auch nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken. Das heißt, diese Operation hat ihn dann letztendlich umgehauen? Ja, das war der Rest. Haben die Ärzte das erklärt, warum die Operation dann so gravierend war? Sie haben gesagt, gut, er hat ja keine Vollnarkosen gehabt, ne? Er hat keine Vollnarkose bei einer Amputation gehabt? Nein, weil eine Vollnarkose hätte er nicht überlebt. Weil er so angeschlagen war, gesundheitlich? Ja. So. Was hat er denn sonst noch für Erkrankungen? Herzschwäche, Nierenschwäche. Ach so. Und mit der Lunge, COPD und so weiter und so fort. Wie alt ist dein Mann geworden? Mein Mann wäre jetzt im Juni 81 geworden. Ah, 81. Ja. Großer Altersunterschied, ne? Du bist 54, ja 81. Ja. Ja. Aber wie kann man denn das aushalten, eine Amputation ohne eine Vollnarkose? Es gibt eine Blockade, die man im Oberschenkel macht, Ach so. Wo das ganze Bein dann blockiert ist. Er hat von den Operationen nichts gespürt. Hat er die denn noch wahrgenommen? Ja, er hat ja vorher dann immer Beruhigungsmittel gekriegt. Und war mit wachem Verstand im OP? Nee, er hat dann von dem Tag, wo er operiert wurde, hat er nicht weder bei der ersten noch bei der zweiten OP was gewusst. Ach so. Die haben den so ruhig gestellt mit Beruhigungsmittel. Ja, genau, das kann man. Der hat gar nichts mitgekriegt. Jetzt hast du ein Schuldgefühl, dass ich ihn überredet habe. Und ihm nicht den Wunsch erfüllt habe, ihn nach Hause zu holen. Gut, zu Hause wäre es nicht gut gegangen, weil so das Geschrei, das hätte im Haus kein Mensch mitgemacht. Ja, wahrscheinlich wäre er auch nach ein paar Tagen, wie der Arzt schon sagte, wieder ins Krankenhaus gekommen. Ja, eben. Du hast ja eigentlich, wie du es jetzt schilderst, und so war es ja auch, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, auf der einen Seite schon, aber ich wusste, dass wenn er einen Fuß verliert, dass er wahrscheinlich aufgeben wird. Andererseits bestand der Hauch, ein Hauch von Chance, dass er es überlebt. Oder sogar eine große Chance, und dass sich das vielleicht doch irgendwie einfügt, das Ganze. Ja gut, die Chance, dass er überlebt, die haben sie gesagt, die gibt's. Aber ob es das Letzte gewesen wäre, das hat man auch nicht gewusst. Es hätte auch sein können, dass man weiter amputieren muss, wie das bei diesen Durchblutungsstörungen halt ist. Ich habe jetzt gerade gesagt, es bestand der Hauch einer Chance, dass er überlebt. Aber so haben die das doch auch nicht gesagt. Haben die gesagt, die Operation kann so gefährlich werden, dass er dann kurz an den Folgen stirbt? Man hat mir gesagt, jede Operation ist bei ihm ein hohes Risiko. Ach so. Ja, also... Ja, und vor allen Dingen, ich sag ja, er hat ja so geschrien, das war ja das Schlimmste an der ganzen Sache, nach der Operation. Tag und Nacht hat er ja nur geschrien. Also kann man sagen, dass der Mann müde war und er wollte nicht mehr. Eigentlich wollte er sterben. Ja, er hat nicht mehr gegessen, er hat nicht mehr getrunken, gar nichts mehr. Und hat versucht, ich habe alles Mögliche versucht mit Astronautennahrung und allem. Er wollte nichts mehr. Das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriger Fall, den im Nachhinein zu beurteilen. Auf der einen Seite wolltest du natürlich nur Gutes. Klar, ich wollte, dass er weiter da ist. Du wolltest, dass er weiter da ist. Andererseits, aufgrund der Schwere der Erkrankung, hätte diese Operation vielleicht auch gar nicht viel weiter geholfen, ne? So wie du es jetzt geschildert hast. Ja. Und das Risiko war auch enorm. Das war auch enorm. Das heißt, man hätte vielleicht wirklich... einfach alles so seinen Weg gehen lassen können. Dann ja gut, aber dann hätten sie ihn auch nicht in einem Krankenhaus behalten. Das ist ja das. Dann hätten sie ihn zu einem Haus gebracht und zu Hause hätte ich ihn nicht halten können mit dem Geschrei. Weil die Schmerzen so stark waren. Man weiß nicht, warum er so geschrien hat. Weil sie sagen, er hat so viel Schmerzmittel gekriegt, eigentlich dürfte er keine Schmerzen haben. Es gibt Schmerzen, die kann man mit keinen Schmerzmitteln der Welt bekämpfen. Irgendwas war da. Er hat es auch nicht mehr sagen können. Er hat zwar darauf reagiert, wenn ich da war. Wenn ich ihn in den Arm genommen habe oder ihn gestreichelt habe, ist er ruhig geworden. Also kann man sagen, wenn die Operation nicht durchgeführt worden wäre, in ein paar Wochen wäre er sowieso gestorben. Ganz unter schwersten Schmerzen gestorben. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt hat er die Operation machen lassen. Hat er quasi dasselbe gehabt. Ja, aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Du hast ihn ja beobachtet. Er ist dann ja auch mit starken Schmerzmitteln behandelt worden. Lag er denn relativ friedlich im Krankenhaus? Nachdem er tot war. Bitte? Nachdem er gestorben war. Nein, nach der Operation meine ich. Nein. Oder hattest du da das Gefühl, dass er auch starke Schmerzen hat? Also, das war schon vor der zweiten Operation. Er hat überhaupt keine Ruhe mehr gehabt in dem Krankenhaus. Mhm. Er war... Na, meine Hoffnung war, dass die Frage ist, dass er durch diese Operation und durch die vielen, vielen, vielen Mittel, die man ihm dann danach gegeben hat, dass das hoffentlich nicht mehr mitbekommen hat. Kann das sein? Dass er was nicht mitbekommen hat. Naja, die Schmerzen und die, dass er doch, das hat er schon noch mitgekriegt, weil er hat zwischendrin die Augen aufgemacht und hat mich angeguckt. Er hat ja auch reagiert, wenn ich ihn gestreichelt habe. Da habe ich ihn gefragt, tut's gut oder so. Da hat er konnte nicht mehr sprechen. Er hat nur noch gemacht, wenn es ihm gut tat. Also war das fast eine Situation, wie immer man es auch macht, man macht es falsch. Ja, eben. Und deswegen habe ich diese Schuldgefühle jetzt. Die natürlich wirklich nicht begründet sind, Gabi. Dass du die hast, hätte ich auch an deiner Stelle. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, wäre ein kluges Verhalten wirklich sehr schwer gewesen. Ja, eben, das ist das. Ausgesprochen schwer. Er wäre ein, zwei Tage nach Hause gekommen, dann wäre er wieder in die Klinik gekommen. Vielleicht hätte man ihn sogar in ein künstliches Koma setzen müssen, weil er so große Schmerzen hat. Nee, das konnte man nicht. Das konnte man alles nicht. Weil durch seine Herzschwäche und der Lunge, hätte er nicht überlebt. Ja. Wenn es anders gewesen wäre, hätten sie es gemacht. Hm. Aber das ging ja nicht. Du sagst, wie viele Tage hat er noch gelebt nach der OP? Genau eine Woche. Er ist Mittwoch operiert worden und eine Woche drauf, Mittwoch, ist er gestorben. Du wirst irgendwann einfach deinen Frieden mit dieser Geschichte machen müssen. Die wirklich weiseste und klügste Lösung hat wahrscheinlich niemand in dem Fall. Für beide Varianten sprechen Argumente. Aber es gibt keine richtige Lösung in dem Fall. Ja, eben, das ist das Problem. Ja. Aber da es keine richtige Lösung gibt, musst du dir auch keine großen Gewissensvorwürfe machen. Du hast ja nicht vorsätzlich falsch gehandelt. Oder du hast nicht nur vorsätzlich, du hast nicht falsch gehandelt. Du hast ja auch mit Unterstützung der Ärzte so gehandelt. Ja, klar. Es war ja keine leichtfertige Entscheidung. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich habe es mir sehr schwer gemacht. Man kann ja jetzt fast sagen, so traurig das ist, du hast deinen Mann verloren. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit solchen Formulierungen. Aber letztendlich ist es ja schon eine Erlösung für ihn jetzt. Für ihn ja. Ja. Auf jeden Fall. Weil nachdem er gestorben ist, bin ich ja nochmal rein ins Krankenhaus zu ihm. Ja. Und da lag er ganz friedlich im Bett. Wie schön. War er friedlich. Das heißt, da war er erlöst. Ja. Das ist ein gutes Bild, was du in Erinnerung behalten kannst. Dass du ihn so entspannt dann nochmal gesehen hast. Ja, ja, es war auch schön, sie haben ihn nicht gleich runtergebracht, sondern haben ihn im Zimmer gelassen und ich durfte dann mit seiner Tochter noch rein. Und wir hatten Zeit, so lange wie wir wollten. Wir waren noch fast 3 Stunden bei ihm. Sehr gut, sehr gut. Es hat uns keiner gestört. Sehr gut, und sie haben gesagt, nehmen Sie Abschied, so lange wie Sie wollen. Ja. Gabi, ich finde, dass du dir kein schlechtes Gewissen machen musst. Ja, schon, aber es ist halt da. Es ist halt da und ich wünsche dir sehr, dass das im Laufe der Zeit, das ist ja alles noch sehr, sehr, sehr, sehr frisch, dass sich das dann schon verarbeitet in dir. Wenn du möchtest, rufen wir dich nochmal an. Einverstanden? Okay. Machen wir gerne. Ja, alles, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Tschüss, Gabi. Tschüss. Alex, 32. Guten Morgen. Morgen. Ein Mann. Hallo. Bei Alex weiß man ja nie so. Könnte ja auch eine Frau sein. So, nee, Alex, über was reden wir? Also ich hänge noch in einer langen Trauer drinnen. Also meine Mutter ist 1997 gestorben, am 30.05. an Leukämie. Ja. Und der komplette Mai ist für mich die Hölle. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Das ist der Todesmonat deiner Mutter? Nicht nur das. Da ist noch der Geburtstag drinnen, Muttertag, dann von meinem Vater der Geburtstag, Vatertag, weil mein Vater ist auch am 27.12.1997 gestorben. Auch in dem Jahr? Ja. Da war das aber ein hartes Jahr für dich. Ja. Da warst du ja 97, wie alt warst du da? Rechnen wir mal schnell. Ja. Ja, 18, 19. Ja. Beide Eltern in einem Jahr verlieren. Ja, wo ich das erfahren habe von meinem Vater, das war eine Woche später. An was ist dein Vater gestorben? Der hat sich umgebracht. Er hat sich umgebracht? Ja, weil er es nicht verkraftet hat, alleine zu sein. Bist du das einzige Kind? Nein. Also von meinem Vater aus ja. Aber ich habe noch 4 Halbgeschwister. Von der Mutter? Von, ja. Aus anderen Beziehungen? Hm. Ja. Die lebten die bei euch? Nee, ich war der Einzige, der dort noch gewohnt hat, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Ach so, als das die Unglücke geschahen, lebtest du auch nicht mehr da? Nein. Nein. Hm. Da habe ich in Düsseldorf gelebt. Ja, ich bin gebürter Kölner und dann ab nach Düsseldorf, das ist nicht gut. Warum hast du denn mit 16 schon dein Elternhaus dann verlassen? Ich hatte Probleme zu Hause, ich hatte Probleme in der Schule, ich hatte Probleme mit der Polizei, Gericht. Mit wem hattest du denn zu Hause Probleme? Mit der Mutter, mit dem Vater? Mit meinem Vater am meisten. Das war aber dein leiblicher Vater? Ja. Ja. Was waren das für Probleme? Nur so ein Stichwort. Schlechte Note, habe ich Prügel bekommen. Ach so, sowas. Mhm. So, und mit meiner Mutter kam ich mehr zurecht. Also da hatte ich so... Das heißt, die war die Bezugsperson eigentlich. Ja. Und umso schlimmer der Verlust, als sie gestorben ist. Ja. Leukämie ist eine sehr schwere und unter Umständen langwierige Erkrankung. Wie lange war sie krank gewesen? Oh je, also zuerst wurde ihr Brustkrebs herausgestellt. Erst wurde die linke Brust, dann die rechte Brust. Ja, und danach hatte sie komplett im ganzen Körper den Krebs. Mhm. Da ich leider in Düsseldorf gewohnt habe, konnte ich auch nicht regelmäßig nach Köln fahren. Da ich mehr mit meiner Zukunft gucken wollte, dass es aufwärts geht. Und da ich auch noch im Heim gelebt habe, konnte ich auch nicht jedes Wochenende irgendwie dahin fahren. Warst du denn bei ihr, als sie gestorben ist? Nein. Ich war auch noch nicht einmal auf der Beerdigung, weil mein Vater mir das ja eine Woche später erst erfahren, also gesagt hat am Telefon. Ach du lieber Gott. Ja, der hat bei mir in der Ausbildung angerufen. Ja. Ich bin gelernter Holzbearbeiter, das heißt restaurieren, reparieren an Holzmöbelstücken. Ja. So, da bin ich mit einem Kollegen in die Innenstadt gegangen, in Düsseldorf, in der Telefonzelle und habe meinen Vater angerufen. Hm. Und da meinte mein Vater so ganz knallhart, ja, was ist hier mit Schule und Kindergarten, die ganzen Unterlagen. Ich so, ja, kannst du wegschmeißen. So, dann wollte ich gerne meine Mutter haben und dann, das halte ich gut fest. Da meinte er so, nee, deine Mutter wohnt nicht mehr hier, die wohnt auf dem Friedhof. Ach du Leine. So, ich natürlich in der Telefonzelle umgekippt, aber ich konnte froh sein, dass ein Kollege dabei war. Hm. So, der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist ab in die Kneipe und habe mir dermaßen die Kante gegeben. Hm. Ist deine Mutter trotz der schweren Erkrankung dann relativ plötzlich gestorben oder ging es ihr Wochen vorher schon sehr schlecht? Besser gesagt Jahren schlecht, weil sie hat Medikamente genommen. Aber du hast sie dann auch eine Woche lang nicht angerufen? Ich habe hin und wieder mal angerufen. Also nicht so oft, wie man das eigentlich dann in so einer Situation macht. Wenn das Geld nicht da ist. Mhm. So, und ganz weit hinten, da musste ich sogar für meine Mutter Medikamente besorgen. Sie hat mir 150 D-Mark gegeben. Mhm. Das war ja noch D-Mark-Zeiten. Und da bin ich zur Apotheke hingegangen und habe Medikamente gekauft für sie. Mhm. So, mein Vater natürlich alles herausgefunden, hat die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ja. Ich zuckte gerade so ein bisschen zusammen, als du gesagt hast, wenn man kein Geld hat zum Anrufen. Das waren damals Pfennigbeträge. Ja, aber wenn man in der Ausbildung ist und nur 524 D-Mark nur kriegt im Heim. Mhm. Machst du dir da Vorwürfe? Was heißt die Vorwürfe? Dass du dich damals vielleicht doch nicht genügend um sie gekümmert hast in der letzten Zeit? Ich frage dich. Ich finde es schon nur traurig, dass ja keiner von meiner Familie mir Bescheid gegeben hat. Ja, das ist ganz schlimm. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das ist ganz schlimm. Das ist deine Mutter und der Vater sagt, die liegt auf dem Friedhof, weil die wohnt auf dem Friedhof. Unfassbar ist das. Ja, und eine Woche... Was für ein Idiot. Also entschuldige, auch wenn dein Vater tot ist, das darf man nicht machen. Und eine Woche später, nach diesem Anruf, habe ich mich selber in die Nervenklinik eingewiesen, weil ich mich am ganzen Körper verletzt habe. Ich habe ein Messer genommen, klar, Scherbe, Rasierklinge, habe mir den Brustkopf aufgeritzt, die Arme aufgeritzt. Wann bist du denn dann zum ersten Mal auf den Friedhof gegangen? Gar nicht. Ich kann nicht alleine auf den Friedhof gehen. Bis heute nicht? Nein. Du warst noch nie an ihrem Grab? Doch schon, aber nicht alleine. Weil ich hab's mal versucht, aber geht nicht. Als dein Vater dann sich das Leben genommen hat, ein paar Monate später, wie hast du denn diese Nachricht dann aufgefasst? Also ich war bei meinem Halbbruder, der 6 Jahre älter ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch jetzt eins live hört. Er heißt Daniel und bei dem habe ich Weihnachten und Silvester gefeiert. So, und ich bin am 29.12. oder am 30.12. bin ich zu meinem alten Wohnort hingegangen. So, und dann kam ein Nachbar an und der meinte so ganz frech zu mir, ja, was willst du hier? Ich so, ich mische gern zu meinem Vater. So, und dann meinte er so, nee, dein Vater, der ist tot. Also wieder so eine merkwürdige Benachrichtigung. Ja. Das heißt, es hat dich auch keiner angerufen von deinen Halbgeschwistern? Überhaupt nicht. Aber ich hatte auch da so keinen Schock darüber, wo ich das erfahren habe. Weil du das Verhältnis nicht mehr zu dem Vater hattest. Genau. So, also die Mutter war das. Die Tragödie bei dir ist die Mutter, nicht der Vater. Ja. So, und wo ich das ja vom Nachbar erfahren habe, wegen meinem Vater, bin ich jetzt zu meinem Onkel hingegangen, zu dem Bruder von meinem Vater. So, und da habe ich dann so halbwegs die Leviten gelesen bekommen und da meinte mein Onkel so zu mir, ich wäre schuld, dass mein Vater sich umgebracht hat. Mein Gott, Alex, du hast es aber wirklich knüppelhart abbekommen in der Zeit. Wundert es mich nicht, dass du heute, das war 1997, dass du heute noch so angeschlagen bist und so davon vereinnahmt bist. Ja, meine Ex meinte so zu mir, dass jedes Jahr es schlimmer wird. Kannst du deinem Beruf nachgehen? Ja, eigentlich schon. Das schon. Hast du denn jemals psychologische Betreuung gehabt? Ja. Aber das war nichts. War nichts. Weil ich hatte schon 6 Leute gehabt. 6 Psychiater. 6 schon? Und hat nicht funktioniert? Nö. Ich kann dir von einem erzählen, der fing auf einmal an, ja, stellen Sie sich vor, eine Kiste innerlich. Und da packen Sie Ihre ganzen Probleme rein. So, und das habe ich dann auch so gemacht, wie er es gesagt hat. So, dann fing er auf einmal an, ja, dann nehmen wir jetzt mal das Problem in der Mitte raus. So, und dann haben wir darüber geredet. So, und dann fing er auf eine Woche später an, ja, jetzt nehmen wir das Problem am Ende raus. So, und das wurde mir dann ein bisschen merkwürdig. Und da meinte ich zu ihm, hören Sie mal zu, ich möchte gerne meine Probleme vom Anfang bis zum Ende haben und nicht irgendwie so durcheinander. So, und dann bin ich gegangen. Finde ich auch eine ziemlich alberne Methode, muss ich sagen. Hätte ich auch ziemlich bescheuert gefunden. Ja, wenn ein Psychiater einen helfen möchte, dann soll er die Wünsche des Patienten... Ja, man muss auf den Patienten eingehen und was Adäquates suchen. Ja. Nur das Problem bei mir ist, dass ich jetzt Angst habe nächste Woche. Verstehe. Der 30. Mai steht vor der Tür. Ja. Mensch, Alex, das tut mir so leid, was du erzählt hast. Und ich finde dich wirklich einen netten Kerl. Ich spüre das so, wie dir das so zu Herzen geht. Was können wir machen? Wir können jetzt nur noch im Hintergrund mit dir sprechen und wir können überlegen, was du jetzt auch akut vielleicht in der nächsten Woche tun kannst, um dich über den 30. Mai hinweg zu retten. Und dann langfristig müsstest du nochmal eine psychologische Geschichte, eine Therapie anfangen. Das musst du machen, sonst kommst du da nie von weg. Das ist jetzt schon so viele Jahre. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben dir zerstören lassen von all dem Unglück, was damals passiert ist. Da muss was passieren noch. Auch wenn du schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht hast. Egal, gib einem Neuen eine neue Chance. Es gibt auch gute Typen darunter. Ja. Jetzt geht die Sendung zu Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst gleich von Magdalena, das ist meine Diplompsychologin, hier angerufen. Und alles Weitere könnt ihr dann in Ruhe besprechen. Gut. Alles Liebe, alles Gute, Alex. Danke. Tschüss. So, liebe Leute, in der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Und jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes, hoffentlich sonniges Pfingstwochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.